Domian. Das 1Live Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind 15 Minuten unter uns hier im Radio bei 1Live und dann schaltet sich um Viertel nach ungefähr das WDR Fernsehen dazu. Wir haben Freitag, wir haben nicht Freitagnacht, wir haben Mittwochnacht. Und das heißt, wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal. Über was? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Michael ist mein erster Gesprächspartner heute Nacht. Der ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Aha. Da war das Thema körperliche Impotenz. Ja. Und seitdem hat sich leider nichts geändert. Also ist unverändert und ich weiß halt nicht, was ich jetzt noch machen soll. Erzähl doch mal nochmal zu deinem Fall. Ja, mein Fall war so, ich bin von einer Kneipe brutal zusammengeschlagen worden und seitdem also körperlich impotent. Wann war das? Vor 4,5 Jahren ist das jetzt her. Mhm. Von wem bist du zusammengeschlagen worden? Ja, von Kosovo-Albanern. Von wem? Von Kosovo-Albanern. Kosovo-Albanern. Warum? Ja, also das war eine Eifersuchtsgeschichte. Also der eine, also der Albaner, der ist verheiratet mit einer Deutschen und die meinte ich, also sie wollte was mit mir anfangen. Ich habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Mhm. Ja, und daraufhin meinte sie so, das wirst du mir büßen. Mhm. Wie sehr haben diese Männer dich zusammengeschlagen? Was haben die genau zerstört bei dir? Drei Leute haben mich festgehalten, zwei Leute haben mich auf mich eingeschlagen. Mit Händen oder mit Gegenständen? Mit Füßen natürlich. Mhm. Ja, und dann war ich auch bei mehreren Ärzten gewesen, aber leider hat niemand was machen können und auch niemand was gefunden. Mhm. Ja, und seitdem lebe ich damit halt, ne? Also körperliche Impotenz heißt ja, dass irgendein organischer Schaden vorliegt. Richtig. Also welcher organische Schaden liegt bei dir vor? Ja, also die Hoden funktionieren nicht mehr. Mhm. Die Schwellkörper sind zu 99% zerstört. Das heißt, dass dein gesamtes Geschlechtsteil schwerst verletzt war, ne? Ist immer noch. Ja gut, ist, aber auch damals danach, dann das muss ja dann ganz, ganz schlimm ausgesehen haben. Ja, und bis heute suche ich nach irgendwie jemanden, der halt da eine Lösung weiß. Entweder ein Arzt oder halt eine OP-Schwester oder halt auch eine Transsexuelle, die vielleicht da in dem was, Bereich... Was für eine Schwester? Eine OP-Schwester? Entweder ein Arzt, der da was machen kann, oder eine OP-Schwester, ja. die vielleicht eine Ahnung hat, was man da machen kann. Mhm. Oder halt vielleicht auch eine Transsexuelle, die eventuell einen Arzt kennt. Ja. Oder selber weiß, was an wen man sich wenden kann. Ja. Beschreib mir doch nochmal, vielleicht ist das auch wichtig für die Leute, von denen du Hilfe erwartest, die zuhören. Ja. Du sagst ja, die Hoden sind so verletzt, dass sie funktionsuntüchtig sind. Ja. Und aber man hat sie dir nicht entfernt. Nein, also man hat auch nichts gefunden. Es wurde nichts gefunden, es wurde auch mehrere Male untersucht. Aber was heißt nichts gefunden? Es wurde einfach auf psychisch abgetan. Das heißt, es wurde gesagt... Ah, die Hoden sind doch funktionstüchtig. Nein, Moment, ich muss das erklären. Also es wurde nichts gefunden, aber es funktioniert halt trotzdem nicht. Ja, was heißt denn, es wurde nichts gefunden? Ja, es wurde untersucht, aber es wurde nichts gefunden und dann wurde gesagt, es ist psychisch, aber es ist halt nichts. Moment, das heißt ja dann doch, dass die Hoden organisch gesund sind. Ja, nach dem ersten Urteil ja. Ja, das ist aber wichtig, du hast es gerade ganz anders erzählt. Du hast erzählt, dass sie völlig zerstört waren. Und ja, das ist ja auch so, nur die Ärzte glauben mir das halt nicht. Die sagen halt, da ist nichts und fertig und damit werde ich dann... Nee, das ist ja nur ganz, ganz wichtig. Wenn du musst ja erstmal akzeptieren, wenn ein Urologe dich untersucht und dir sagt... Das Organ ist in Ordnung, das musst du ja akzeptieren. Da kannst du nicht sagen, es ist zerstört. Ich meine, ich habe es mehrere Mal probiert und es ist da nichts. Gut, aber das ist ja die andere Frage, Michael, wo die Ursachen liegen. Wenn erstmal medizinisch abgeklopft ist, dass der urologische Bereich organisch in Ordnung ist. Ist das doch erstmal eine wichtige Aussage für dich? Wieso versteifst du dich so sehr da rein, dass es muss was Organisches sein? Nein, also ich versteife mich da nicht drauf. Ich meine, ich habe es auch mehrere Mal probiert mit meiner Freundin und es läuft nicht mehr. Gut, aber das ist ja noch kein Beweis dafür, dass es organisch ist. Das ist ja vielleicht wirklich dann eine psychologische Barriere. Nein, also ich meine, ich habe es mehrere Male ausprobiert. Ja gut, das ist ja kein Beweis dafür, dass es, auch wenn du es mehrfach ausprobiert hast, dass es keine psychologische Barriere ist. Doch, also ich kenne den Unterschied, ne? Ich weiß, was vorher war und was jetzt ist. Und vorher war ich ein gesunder Mann von 23 Jahre. Gut, aber du hast natürlich auch durch diesen Überfall wirklich einen Schock erlitten. Das ist richtig. Zudem offensichtlich wohl auch noch körperliche Verletzungen. Warst du danach eigentlich im Krankenhaus? Ja, ich war 3 Tage in Frankfurt am Main, in einer guten Klinik, aber die haben mir auch nicht helfen können. Hattest du sonst denn noch andere körperliche Verletzungen davon getragen? Na, sonst nicht. Das reicht ja auch schon. Das ist schon schlimm genug. Äußerlich sieht dein Genitalbereich gesund aus? Rein äußerlich, so, wenn man hinguckt. Ja, die Hoden sind ziemlich klein seitdem geworden, also eingeschrumpft. Und die Schwellkörper funktionieren auch nicht mehr. Ja, das heißt, es kommt nie zu einer Erektion bei dir? Weder zu einer Erektion, noch zu Gefühlen, noch zu irgendwas. Gar nicht mehr. Auch du hast auch keine nächtliche Erektion? Ganz schwache, das wurde getestet, ganz schwache. Wie viel Mal warst du denn jetzt in diesen 4,5 Jahren in medizinischer Behandlung deswegen? Ja, also 2-mal in der Klinik, einmal ambulant, einmal stationär. Insgesamt habe ich jetzt einige Ärzte, aber... Und das Urteil aller Ärzte ist, das ist organisch in Ordnung? Ja, sie haben nichts gefunden, ne? Also das ist natürlich komisch, aber sie haben nichts gefunden. Mhm. Gut, das ist natürlich, wenn sie nichts gefunden haben, heißt das ja auch noch nicht, deswegen muss ich mich da ein bisschen zurücknehmen, dass das in Ordnung ist, ne? Das kann ja auch sein, mich nicht in Ordnung, weil... Das ist nur so klar, aber es kann ja sogar noch was Organisches sein, was sie noch nicht gefunden haben. Ja. Das könnte ja auch sein. Aber ich glaube dennoch, dass so ein Überfall und wenn man so brutal zusammengeschlagen wird, schon auch eine große Schockwirkung auf einen Menschen auslöst. Das ist auch so. Das ist für mich ein Schock. Ich war vorher gesund. Ich hatte nichts. Ich war ein gesunder Mann von 23 Jahren. Eben. Ja. Und das bist du jetzt nicht mehr. Nee. Also wäre das ja vielleicht durchaus denkbar, dass da eine psychische Komponente da ist. Darf man ja nicht so wegwischen. Warum wischst du das eigentlich so weg? Ne, ich wische das ja nicht weg. Es ist nicht so, dass ich das wegwische. Es ist schon dass es zweierlei ist. Also einmal die psychische Sache, einmal die Sache, dass es nicht mehr geht. Und das eine hat aber mit dem anderen in meiner Ansicht nichts zu tun. So, hast du dich denn, das ist ja nur eine Leidensphase von 4,5 Jahren, wie gesagt, hast du dich denn auch, wenn du dich jetzt schon mit sehr vielen Medizinern auseinandergesetzt hast und dich untersuchen hast lassen, warst du denn auch bei einem Psychologen schon mal? Ich bin in psychologischer Behandlung, das seit mehreren Jahren, und mir hat das auch nicht geholfen. Ne? Jetzt stehe ich vor der Wahl. Entweder gibt es noch einen Arzt oder ich werde damit alt. Da stehe ich jetzt vor dieser Wahl. Entweder werde ich damit alt, das heißt, ich werde damit Rest meines Lebens verbringen, oder ich finde noch jemanden, der was machen kann, ansonsten ist es erledigt. Das und du suchst dann letztendlich einen urologischen Fachmann, ne? Ja, ein Mediziner. Ja. Oder halt jemanden, der weiß, was man da machen kann. Es wird sehr schwierig, nachdem du schon so viele Sachen unternommen hast, ne? Ich verstehe deinen Anruf auch so als Aufruf auch, ne? Als Hilferuf. Ja, sicher. Weiß jemand, einen guten Arzt, einen Professor irgendwo, der sich gerade mit diesem Bereich Impotenz, der organisch vielleicht auch sehr schwer zu diagnostizieren ist, der sich da auskennt? Es ist fast unmöglich zu diagnostizieren, weil die medizinische Technik, das meistens sehr schwer ist, auch mit Ultraschall nicht sehr leicht, so etwas festzustellen. Okay, Blutwerte kann man abnehmen, aber das kann man, man kann sich auch vertun, ne? Könnte es denn sein, dass du vielleicht auch in falscher psychologischer Behandlung bist, dass du einfach nicht den richtigen Ansprechpartner hast, der dir da vielleicht auch auf die Sprünge helfen könnte? Also ich habe da einen sehr guten Psychologen, einen wirklich super Mann. Und da hast du gutes Vertrauen zu? Ja. Ja. Gut, Michael, dann machen wir es mal so. Also, wenn sich jemand angesprochen fühlt oder der eine Idee hat für dich, geben wir das sehr gerne natürlich an dich weiter. Wir knüpfen direkt den Kontakt. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen, dir ein bisschen helfen können. Na, das wäre super, weil also ich will nicht mit dieser Krankheit alt werden. Mhm. Und ich bin jetzt erst 26 und wenn ich damit alt werden würde, dann wäre das schon für mich eine Katastrophe. Ja, absolut, absolut. Was sagt denn eigentlich, Schlussfrage, was sagt eigentlich dein Psychologe zu dieser ganzen Problematik? Ja, er sagt, es ist, also es, er könnte mir wohl helfen dabei, also bei der psychologischen Seite. Also er meint, dass es schon eine psychologische Ursache ist? Nein, also er meint nur, dass er mir bei der psychologischen Sache helfen kann. Das heißt, dass ich bei der Sache, dass ich mit den Träumen, weil ich ja träume ja auch, ne? Was meint er denn, was die Ursache für die Impotenz ist? Ja, das kann er auch nicht sagen, weil er ist ja auch nur ein Psychologe und halt kein Mediziner, ne? Ja. Gut, aber er könnte ja die Meinung vertreten, dass es eine rein eine seelische Ursache hat. Ja, also er sagt halt, er kann mir nur dabei helfen, dass die Träume aufhören, ne? Mhm. Aber er kann mir halt nicht dabei helfen, dass ich dann wieder gesund werde. Das hat er mir auch gesagt. Okay, also du fühlst dich in guter psychologischer Betreuung. Ja. Und wenn sich hier jetzt jemand irgendwie angesprochen fühlt, der dir helfen kann, reichen wir es gerne an dich weiter, Michael. Alles Gute. Ja, ich danke dann. Tschüss. Ich hoffe es, dass es klappt. Tschüss. Tanja ist bei mir. Tanja ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Tanja. Ja, ich bin völlig plemplem jetzt gerade. Plemplem. Oh Gott. Das heißt, du bist aufgeregt? Ja, fürchterlich. Das macht gar nichts. Oh Gott, das ist so schrecklich. Wäre ich auch, wenn ich schon so lange in der Leitung gewartet hätte. Ja, ich versuche das ja schon Ewigkeiten. Ja. Und gestern erst recht so, und das klappt alles. Weißt du, was das beste Mittel dagegen ist? Hm? Einfach anzufangen. Ja. Also frage ich dich jetzt, um was geht's, Tanja? Ja. Also ich wollte zum Thema gestern anrufen und kam ja noch nicht durch. Also mein größter Irrtum war, dass mir die Liebe meines Lebens durch die Lappen gegangen ist. Insofern, dass ich ihn belogen und betrogen habe, nach Strich und Faden, über ein halbes Jahr lang. Erzähl mal, was genau passiert ist. Ja, also ich habe mir ist eine Ex-Liebelei über den Weg gelaufen. Und ging ganz harmlos los mit Kaffee trinken und da kam ich besuchen und alles. Naja, und dann lief es halt darauf hinaus, dass wir dann in der Kiste gelandet sind, hat das doch alles vor ihm verheimlicht und... Also während du mit der großen Liebe zusammen warst? Ja, wir waren verlobt und das war eigentlich schon alles besiegelt, wir werden auch geheiratet, nur irgendwie schaltete mein Gehirn ab und dann war es zweimal der Fall. Ja. Und halt immer mit SMS hin und her und also zu jeder Tages- und Nachtzeit und er hat das halt alles so beiläufig immer mitgekriegt. Mhm. Und jedes Mal, er hatte mich ja auch danach gefragt, ob da was läuft oder nicht, und ich sag nein, und wie er bloß auf die Idee kommen würde und hin und her. Und hin und her, und es war halt so, dass wir uns dann letzten Endes nicht mehr viel zu sagen hatten und halt nur dieser Typ immer nur noch wichtiger wurde. Für dich? Ja. Mhm. Wie lange lief das denn so parallel? Also das waren zwei Ausrutscher in einem halben Jahr. Mhm. Nur halt der Kontakt, der war halt immer da. Ne? Immerhin hast du dich dann ein halbes Jahr damit beschäftigt. Ja. Ist nur kurios, wenn man so groß verliebt ist, dass man sich dann auf so eine andere Sache einlässt. Warum? Ja, nur muss ich sagen, seit es vorbei ist, ist das noch viel schlimmer geworden. Ne? Also da habe ich wirklich gemerkt, was ich an ihm hatte und habe mir echt Gedanken darüber gemacht, was Liebe überhaupt bedeutet. Mhm. Ne? Das beantwortet nicht meine Frage, wie kam es dazu, dass du damals, obwohl du so verliebt warst, dich auf den anderen und so weiter? Ja, wahrscheinlich, weil mein Freund zu dem Zeitpunkt einfach zu wenig Zeit hatte. Mhm. Aber so gut wie nie da, er kam zwar jeden Tag, aber reichlich spät war er noch immer müde und mit dem konnte man dann auch nicht mehr so viel anfangen. Wie ist denn dann alles aufgeflogen? Aufgeflogen ist es eigentlich erst vor ein paar Tagen. Also, weil ich mit ihm darüber gesprochen hatte, weil ich ja nun auch nicht locker lasse und wir uns also jede Woche auch sehen und auch immer noch Sex haben. Aber das war's dann auch, ne? Und ich ihn immer bitte, zurückzukommen, und dann hat er mich definitiv danach gefragt, ob was gelaufen wäre. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, es wäre so gewesen. Und das vorige Woche erst? Ja. Aber ihr seid schon länger getrennt? Ja, seit Mai letzten Jahres. Ja, aber warum seid ihr getrennt, wenn das gar nicht die Ursache war, dass das aufgefallen ist? Ja, weil er halt keinen Bock hatte auf diese Lügerei, und ich habe mich ja dann auch in Widersprüche verstrickt, ne, irgendwann. Und dann wurde ich schwanger und dann war der Ofen ganz aus. Von wem wurdest du schwanger? Von ihm. Von deiner großen Liebe? Ja. Nur war er sich natürlich nicht sicher, weil er sich überhaupt gar nicht sicher war, was da überhaupt läuft, ob es überhaupt sein Kind ist. Also er vermutete schon, dass da irgendwas läuft. Ja. Und du hast damals nicht den Mumm gehabt, das Nein. zu gestehen. Nein, und jetzt immer abgestritten. Und jetzt hast du es erst gestanden. Ja. Bist du denn mittlerweile mit dem anderen zusammen? Gar nicht. Also gar mit nicht. Dem habe ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Will ja, ich das auch gar ist aber, nicht. Das ist aber eine Geschichte. Das hast du ein Kind von deiner großen Liebe. Ja. Hast deine große Liebe so betrogen. Ja. Bis zuletzt quasi belogen. Ja, dennoch hast du auch ab und zu Sex mit der großen Liebe. Also einmal die Woche mindestens. Das ist ja nur abgefahren alles. Ja. Das ist ja nur abgefahren. Ist er jetzt nicht besonders sauer? Nein, ich hab ihn auch gefragt. Ich sage, normalerweise hätte sich das ja jetzt alles erledigt. Ne? Mhm. Nein, er meinte, er hätte das ja sowieso gewusst von Anfang an. Das ist ihm wahrscheinlich jetzt auch egal, ne? Das ist ihm jetzt auch Wurst, weil es ist eh alles gelaufen und das Vertrauen ist so oder so weg. Mhm. Ne? Aber bei dir ist nicht alles gelaufen, ne? Nein. Du würdest ihn gern zurückhaben wollen. Das ist schon fast wie ein Wahn. Also ich stehe morgens auf und denke an ihn und ich gehe abends ins Bett und denke an ihn. Mhm. Also umso schlimmer ist eigentlich die Sache, dass du mit dem noch schläfst. Weil ja. so kommst du nie zur Ruhe und so wirst du nie von dem einen Abstand gewinnen können. Nee, ich weiß. Nur habe ich Panik, hört sich vielleicht blöd an, habe ich Panik, wenn ich es nicht tue, abgesehen davon, dass ich nicht darauf verzichten will, dass er sich woanders holt, ne? Mhm. Dass ich dann insofern ihn ganz vergessen kann, weil er dann vielleicht aus dem Grunde dann mit einer anderen schläft. Ja, aber wie sich das so anhört, hast du eh keine Schnitte mehr bei dem, ne? Dann ist es auch egal, wo er sich das holt. Ja, nur er sagt ja auch, er könnte jetzt im Moment nicht zurückkommen, ne? Ja. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie bringe ich ihn dazu, dass das also alles ein bisschen schneller in Gang geht, ne? Aber ich glaube, da habe ich auch nicht wirklich. Das hört sich alles nicht, das sind keine guten Vorzeichen für einen Neuanfang. Nee. Also ein großer Irrtum, großer Fehler, den du gemacht hast, ne? Auf jeden Fall, also das ist das Dümmste, was ich hier gemacht habe. Passt so richtig gestern in unser Thema rein, ne? Ja, also ich habe mir die Finger rund gewählt. Ja, es hat jetzt geklappt. Ja, oh Gott sei Dank. Tanja, also wie es auch immer weitergeht, alles Gute. Ja. Und ich würde mich ein bisschen auf Distanz halten von dem Typ. Ja. Alles Gute. Nochmal recht herzlichen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. So Freunde, jetzt kommt das Fernsehen gerade. Der Vorspann läuft. Und jetzt muss ich mal guten Tag sagen. Oh, ich habe es ja schon gesagt. So, ihr lieben Fernsehzuschauer im weiten Lande, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen spät, ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Ja, ich begrüße euch herzlich. Und wir haben eine freie Themennacht heute, wie immer, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt mich also anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über welches Thema. Die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110, beide Nummern kostenfrei für euch. Annette ist meine nächste Partnerin und Gesprächspartnerin. Und Annette ist 34, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Annette, über was unterhalten wir uns? Ich habe eine seltene Krankheit. Erzähl. Und zwar nennt sich die Stiffman-Syndrom. Sag nochmal. Stiffman, also steif. Auf Englisch? Ach so, auf Englisch. Ne? Genau. Stiffman-Syndrom. Richtig, genau. Mhm. Die ist eigentlich schon recht lang bekannt. Also 1956 haben sich da mal zwei Neurologen mit beschäftigt und haben dem aufgrund der Symptome diesen Namen gegeben. Mhm. Ich bin seit 2 Jahren dran, da zu gucken, was ich eigentlich habe. Also ich renne von Arzt zu Arzt. Das heißt, seit 2 Jahren weißt du das auch erst? Ist das diagnostiziert? Also diagnostiziert ist es erst vor knapp 3 Wochen eigentlich. So. Was genau ist es für eine Krankheit? Erklär sie erstmal. Also, ja, es macht Schwierigkeiten beim Laufen. Die Muskulatur im Rücken versteift sich. Mhm. Ich habe Krämpfe in den Füßen und in den Oberschenkeln. Mhm. Habe dadurch schlechten Halt. Also kann eigentlich so alleine frei nicht laufen. Das heißt, du musst einen Rollstuhl haben oder zumindest Krücken oder einen? Nein, also Krücken würden mir nichts nützen, weil ich dann keinen Halt habe. Ich habe auch keinen Rollstuhl. Wenn ich irgendwo hingehe, werde ich meistens irgendwo hingefahren. Das heißt, meine Eltern oder meine Schwester fahren mich dann meistens irgendwo hin. Ich hänge mich ein und die Motorik an sich funktioniert. Mhm. Also das ist nicht das Problem. Nur in dem Moment, wo mich jemand loslässt und quasi irgendwo stehen lässt, kippe ich um. Also wie so ein Baum, den du fällst. Ja. Wie, lebst du alleine zu Hause? Ja. Das heißt, du hangelst dich immer so an Wänden entlang, damit du in der Wohnung umkippst? Also zu Hause geht. Ich habe dann so meine Punkte, wo ich mich festhalte. Mhm. Ich habe mir dann auch mittlerweile schon so kleine Hilfen auch gesucht. Wenn ich irgendwas aus der Küche transportieren muss, das ist nur ein Zimmer weiter als das Wohnzimmer, dann stelle ich mir das oft auch auf den Stuhl und ziehe mir den Stuhl dann dahin. Oder wenn ich in der Küche länger was zu tun habe, dann setze ich mich meistens. Weil alles, was irgendwo ein bisschen länger dauert, ist egal, ob es stehen oder sitzen ist, Der erste Moment, wo ich dann wieder aufstehe, ist immer erst schwierig. Ach so, also ein Tablett mal von der Küche ins Wohnzimmer zu bringen, ist für dich völlig unmöglich. Nee, vergiss es. Das geht nicht. Ja. Gibt es sonst noch Symptome, außer diesen von dir gerade beschriebenen? Ja, also es gibt unterschiedliche Erscheinungsweisen. Bei mir ist das Hauptsächliche. Also das heißt, ich so versteift. Und der Arzt hat mir erklärt, es gibt ein Hemmhormon im Körper. Das heißt, wenn man zum Beispiel über eine Straße geht, tritt auf die Straße drauf, sieht, es kommt ein Auto, dann erschreckt man sich unter Umständen und das verkrampft sich auch in einem normalen Körper, so kurz dann die Muskeln. Und wenn das Auto dann vorbeigefahren ist, geht man ganz normal weiter. Bei mir ist das nicht so. Bei mir ist permanent alles angespannt. Das heißt, in dem Moment, wo ich nicht irgendwo eingehängt bin, käme ich erstmal gar nicht vom Fleck. Verstehe, das ist ein gutes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ja. Da kann man sich das ganz gut vorstellen. Ja. Ist denn das, wenn du liegst im Bett, ist das normal oder hast du da auch Schwierigkeiten, dass es irgendwie... Also im Liegen geht's eigentlich. Ich kann auch so nicht sagen, ob das im Schlaf ist. Also der Arzt hat gesagt, ich wäre permanent in so einem angespannten Zustand. Das wäre schon ziemlich Wahnsinn. Also so, das Ganze nennt man Stiff-Man-Syndrom. Ne? Ist eine seltene Krankheit, vermute ich mal. Ja. Ist das eine Krankheit, die sehr ernst zu nehmen ist, vermute ich, ne? Ja, schon. Also es gibt halt auch zum Teil, ich bin halt momentan eingestellt seit einer Woche mit einer Art von Valium. Und unter Einnahme von diesem Medikament wird ein Großteil gehfähig bleiben, auch ein Großteil eingeschränkt arbeitsfähig. Und ein Teil kann auch im Rollstuhl landen, aber es ist halt wenig erforscht und man weiß nie genau, wie das heißt, da läuft. Das heißt, es gibt keine vernünftigen Therapieansätze, sondern man macht es damit mit Valium, also das ist ja keine Therapie. Genau. Besteht denn die Gefahr für dich, dass du irgendwann gar nichts mehr machen kannst, dass du vielleicht im Pflegefall wirst, bettlägerig wirst? Das weiß man nicht. Also dafür ist es einfach zu wenig erforscht. Also es gibt halt ganz, ganz wenig auch im Internet. Also ein Bekannter von mir, der hat mir da mal was rausgesucht. Der hat gesagt, es war ganz schwierig dran zu kommen. Und es gibt auch wohl Selbsthilfegruppen. Da wollte mir der Arzt in der Klinik, in der ich da bin, auch nochmal was zukommen lassen. Aber es ist halt einfach wenig erforscht. Du plagst dich mit dieser Symptomatik seit 2 Jahren rum, sagst du. Und vor kurzem ist es erst diagnostiziert worden. Du wirkst noch sehr, sehr, sehr frisch und sehr gefasst. Ich könnte mir vorstellen, wenn man so eine Diagnose bekommt mit einer solch seltenen Krankheit, seltsamen Krankheit, dass man eigentlich erstmal so einen Schock erleidet. Ja, nur solange ich damit jetzt schon rummache und es konnte mir nie einer sagen, was es ist, mir war die ganze Zeit eigentlich vollkommen egal, was dabei rauskommt, nur es sollte endlich mal einer eine Diagnose stellen können. Insofern, man macht sich ja wahrscheinlich die verrücktesten Gedanken, ne, was es sein könnte. Ja, natürlich. Alles, vor allem, also ich meine, ich selber merke ja, wann mir was wehtut und wann es schwierig ist und kann da ganz gut drauf eingehen. Nur die drumherum sind, die belastet es oft mehr in dem Moment. Du lebst alleine, hast du gerade gesagt. Ja. Das heißt, du hast keine feste Beziehung, bist nicht verheiratet. Ach doch, was ne? Ja. Bist du verheiratet oder? Nein. Aber keine Kinder. Ich bin verheiratet, aber ich habe einen Freund. Du hast einen Freund. Wir wohnen nicht zusammen. Wir wohnen nicht zusammen. Okay. Wie geht denn dein Freund damit um? Hat der dich kennengelernt, noch als du gesund warst? Also ja, der hat mich schon kennengelernt. Also wir sind schon 13 Jahre zusammen. Ach so. Und der hat schon mehrere Situationen mit mir durchmacht. Also ich habe zudem halt auch noch Diabetes. Und der hat mich kennengelernt, als ich noch ganz gesund war und hat halt auch diese ganzen anderen Situationen mit mir schon so. Das heißt, er ist da gestählt und steht gut zu dir und an deiner Seite. Ja. Das ist ja auch sicher sehr wichtig und hilfreich für dich. Ja, ist. Natürlich. In jedem Fall. Bist du berufstätig? Ich bin seit einem halben Jahr krank geschrieben. Was hast du gemacht vorher? Also ich arbeite im Kindergarten. Ja, das kannst du natürlich unter den Umständen nun nicht machen. Ja. Aber also, wie gehst du denn auch damit psychisch um, dass du jetzt eigentlich den ganzen Tag zu Hause bist und dir nicht du immer eigentlich auf fremde Hilfe auch angewiesen bist, wenn du mal raus willst? Und also ich bin nicht so ein Bewegungsfreak, sag ich mal, ja. Aber ich bin früher gern tanzen gegangen. Ich habe mit einem Bekannten zusammen jahrelang einen Tanzkurs gemacht und bin gern unterwegs gewesen, auch wenn es mich nicht zwangsläufig immer viel nach draußen gezogen hat. Was ich halt ätzend finde, ist, dass halt immer irgendjemand braucht, wenn ich irgendwo hin muss. Verstehe. Das heißt, deswegen meinte ich auch, was macht das so seelisch mit dir, wenn du auch eigentlich so den ganzen Tag zu Hause sitzen musst? Das macht mir eigentlich weniger was aus, weil ich habe schon immer viel Zeit drinnen verbracht. Also ich habe halt, also ich beschäftige mich viel, also ich bastel halt unheimlich gerne und bin halt sonst dann auch immer sehr kreativ und habe halt immer irgendwas zu tun. Von daher, das ist nicht das Problem. Mhm. Was aber ist das, halt was nicht einfach mal spontan zu sagen, ich setze mich jetzt ins Auto und fahre spontan mal irgendwo hin. Ja. Also du hast gerade das Stichwort selbst gebraucht, Annette, mit den Selbsthilfegruppen. Ich kann dir ja mal ein Angebot machen, falls uns jemand zuhört, der diese Krankheit auch hat, dieses Stiff-Man-Syndrom, der möge uns doch bitte schreiben oder faxen und dann bringen wir euch zusammen. Und das ist doch schon mal ganz hilfreich, wenn man mit einem gleichgesinnten Menschen sich unterhalten kann. Ja, spitze. Aber dennoch muss ich dir ein Kompliment machen, dass du doch sehr tapfer bist. Und ja, ich meine, das sagen auch immer viele. Also wenn ich dann erzähle, also ich kann da mittlerweile, glaube ich, auch schon Referate drüber halten, weil mich das halt auch, das hat mich beim Diabetes schon sehr interessiert. Ich habe dann da schon Berichte drüber abgegeben, die ich glaube, aber ich glaube, es ist so eine Typfrage. Ne? Es gibt Menschen, die würden, das würde einen völlig umhauen und andere, die gehen da so offensiv mit um, lesen sich rein und suchen Kontakt und so weiter. Ne? Also ich habe dann so manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn dann Leute sagen, oh, bist du aber trotzdem gut drauf. Doch, bleib mal gut drauf, das ist schon sehr richtig. Ja, und genau, soll ich jetzt hier nur stundenlang mir was vorheulen, da habe ich nichts von. Nein, bringt ja gar nichts und macht die Krankheit wahrscheinlich noch viel schlimmer für dich. Ja, und es endet auch in dem Moment nicht. So ist es, genau. Ja. Also, lieber Nette, wenn sich bei uns jemand meldet zu dieser Krankheit, reichen wir es gerne an dich weiter. Ja, und ich wünsche, bleib so, wie du bist und ich wünsche, dass die Krankheit nicht keinen schlimmeren Fortschritt, Fortentwicklung nimmt. Alles Gute. Ja, super. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, unsere Telefonnummer, meine heiße Nummer hier ins Studio, kostenfrei für euch. Christina ist jetzt dran. Und Christina ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Domian. Morgen, Christina. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich vor 2 Jahren einen riesengroßen Fehler begangen habe. Vor 2 Jahren? Ja. Ja, erzähl mal, was war das? Vor 2 Jahren habe ich mich auf ein Verhältnis mit meinem zukünftigen Schwiegervater eingelassen. Was alles kaputt gemacht hat jetzt. Auf deinen damalig zukünftigen Schwiegervater? Nein, er ist jetzt mein zukünftiger Schwiegervater, aber vor 2 Jahren habe ich das Verhältnis mit ihm gehabt. Aber da hattest du noch nicht das Verhältnis mit seinem Sohn? Doch. Auch? Ja. Ja. Wie groß ist der Altersunterschied von euch beiden? Wem jetzt? Bitte? Von wem? Von mir und meinem Freund oder? Nee, von dir und dem Schwiegervater. 20 Jahre. Wie war das damals? Du warst also mit seinem Sohn zusammen schon damals? Ja, da waren wir schon 2 Jahre zusammen. Der vermutlich so in deinem Alter ungefähr ist? Ja, das ist 21. 21, genau. Mhm. Und du warst eine Weile mit dem schon zusammen, war eine gute Beziehung. Wie kam es dann zu dem Kontakt und zu der näheren Verbindung zu dem Schwiegervater? Also, er hat angefangen damit mal im Auto, als mir kalt war, und hat mir dann so seine Hand auf den Bauch gelegt und alles. Mhm. Und da fand ich das noch unheimlich, weil, wie schon gesagt, der Altersunterschied, da hatte ich Angst. Ja. Und da habe ich das meinem Freund auch gleich erzählt zu Hause. Mhm. Und er wollte seinen Vater dann gleich angreifen und verhauen und so. Und da habe ich gesagt, nee, mach das nicht, weil ich wollte nicht, dass das alle mitkriegen. Mhm. Weil da war Geburtstag, der hätte da das rumgeschrien, das hätten 20 Leute gehört und das war mir dann peinlich. Immerhin hast du es gleich deinem Freund schon erzählt. Das ist ja auch schon beim ersten Mal. Beim ersten Mal. Wie ging es denn dann weiter? Ja, dann habe ich ihm gesagt, wenn es nochmal passiert, sage ich es ihm wieder und dann kann er gegen seinen Vater vorgehen. Mhm. Und beim zweiten Mal dann aber ging es eher von mir aus. Ja, und dann habe ich da Gefallen dran gefunden. Moment. Beim zweiten Mal hast du den Schwiegervater angebaggert? Nein, er hat so, aber ich habe mich dann drauf eingelassen. Mhm. Ich habe keine Abneigung gehabt, sondern ich war halt neugierig. Aber da muss man ja wirklich fragen, Christina, welcher Teufel hat dich da geritten, das dann quasi mitzumachen und auch dieser Neugierde irgendwie nachzugehen? Warum? Ja, das kann ich jetzt im Nachhinein ja nicht sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Jedenfalls weiß ich jetzt im Nachhinein, dass es ein Riesenfehler war. Also es kam dann, um es dann noch genau zu erzählen, zu einer richtigen Beziehung, die du zu deinem Schwiegervater hattest. Ja, eine heimliche Affäre. Heimliche Affäre. Wie lange lief die? 6 Monate. 6 Monate. Mit allem drum und dran. Ihr habt miteinander geschlafen. Das war eine richtige Beziehung. Eine geheime Beziehung. Ja. Und währenddessen hast du aber auch noch Kontakt dann zu seinem Sohn gehabt. Das lief auch. Ja, aber nicht so gut mehr. Hat denn dein Freund damals irgendeine Witterung gehabt? Hat er geahnt, dass da was ist zwischen dir und seinem Vater? Nee, eigentlich nicht. Und das kommt mir auch ein bisschen komisch vor, warum die nicht gemerkt haben. Weil wenn ich krank war, erkältet oder irgendwas, war er, also sein Vater, auch immer krank. Mhm. Immer nur wir beiden und das hat aber keiner gemerkt. Hast du das die 6 Monate lang mit Spaß gemacht? Hat dich das dann auch wirklich interessiert oder wurde es dir zunehmend unbehaglicher? Nee, eigentlich nicht. Also es hat mir schon gefallen. Mhm. Und warum hat es sich dann aufgelöst nach 6 Monaten? Er hat sich auch an einer Party, als er ganz schön was getrunken hatte, verraten. Als seine Frau daneben stand. Ah, und da ist wahrscheinlich die Welt zusammengebrochen in der Familie, oder? Ja. Also ich habe mich dann ins Auto gesetzt und bin nach Hause gefahren, also das war mir dann nichts. Mhm. Also er hat sich verraten, das heißt seine Ehefrau hat es gewusst dann und dann hat es auch sein Sohn erfahren? Ja, na ich habe es ihm gesagt, er kam, also wir waren da nicht zu Hause, sondern bei Bekannten. Mhm. Mhm. Und er kam rein, ich habe ihn schon gewarnt, keiner hat mir heute Morgen gesagt und ja, dann kam sein Vater rein, hat mich angeguckt mit einem Blick wie Blicke töten und sagt bloß, ja Sabine weiß alles. Oh, und dann war ich, und aber bevor Christian überhaupt die Chance hat, rauszugehen zu seinen Eltern, habe ich es ihm gesagt. Hm. Wer ist Sabine jetzt? Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter, hm? Ja. Jetzt hast du aber gerade so eine Andeutung gemacht, die mich etwas verwirrt hat. Dieser Mann ist immer noch dein Schwiegervater, das heißt, du bist immer noch mit dem Jungen zusammen? Ja, er hat mir verziehen. Er hat dir verziehen. Ich verstehe es auch nicht. Also er war ja auch nicht so sauer auf mich, sondern er auf seinen Vater. Er hat seinen Vater zusammengeschlagen den Tag, vor all die Leute, die da waren. Und mir hatte Jans, er war so enttäuscht von mir, aber so richtig böse, dass er mich ausgemeckert hat, also ja nicht. Was man nicht verstehen kann, weil du warst ja nur kein Kind mehr, ne? Das verstehe ich nicht. Du hast mitgemacht und du hast sogar mit Spaß mitgemacht, ne? Wie du gerade erzählt hast. Ja. Und er hat da gar nicht dich großartig angegriffen und ist dann wieder in die Beziehung so reingegangen. Ja. Redet ihr jetzt, das ist jetzt schon 2 Jahre rum, sagst du, ne? Mhm. Redet ihr noch über diesen Vorfall? Oder ist das so tabu? Spricht man darüber nicht mehr? Also er will den Namen von seinem Vater ja nicht hören. Wie ist denn überhaupt der Kontakt jetzt zwischen ihm und dem Vater oder dir und dem Vater und der Familie, den Schwiegereltern? Also ich und sein Vater haben gar keinen Kontakt mehr, den habe ich abgebrochen, weil er, also sein Vater jetzt von Liebe gesprochen hat. Wenn ich ihn jetzt noch sehe und ich ihm aber jetzt seine Gefühle nicht mehr erwidern kann, ist er sauer auf mich und schmeißt mich Wörter in den Kopf, verschwinde aus meinem Leben und bla bla bla. Aber es gibt da so Familienangelegenheiten, Geburtstage oder Weihnachten, wo man sich trifft. Das ist bei euch nicht der Fall. Ihr verkehrt nicht miteinander. Nee, also ich überhaupt nicht. Und weil aber Christian mir auch verziehen hat und wir jetzt noch zusammen sind, ist seine Mutter, hat den Kontakt zu Christian auch abgebrochen. Auch abgebrochen. Aber richtig extrem. Also es wird nicht mehr zu Weihnachten angerufen, nicht zum Geburtstag angerufen, gar nichts mehr. Also, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt im ersten Moment auch nicht, weil die Mutter hat den Kontakt zu ihrem Sohn abgebrochen. Ja. Warum? Weil er noch mit mir zusammengeblieben ist, das versteht sie nicht. Aber sie hat doch ihren Mann auch verziehen. Achso, das ist der Hauptgrund, weil du noch... Ich verstehe, jetzt verstehe ich das. Ja. Also alles verwickelt und alles kaputt letztendlich. Ne? Es könnte eine ganz gute familiäre Beziehung so herrschen, wenn das nicht geschehen wäre damals. Ja. Also ich finde das Verhalten deines Freundes wirklich auch äußerst sonderbar, dass er dir da keine Vorhaltung gemacht hat und dass er die Hauptschuld bei seinem Vater sieht. Die hat er wahrscheinlich auch, aber dennoch, du trägst die Schuld ja auch. Hast du denn irgendwie deinem Freund heutzutage doch noch irgendwie so ganz im Hinterstübchen ein schlechtes Gewissen, dass du das gemacht hast damals? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt würde ich es am liebsten ungeschehen machen. Also, wir hatten ja gestern das Thema mein größter Irrtum, mein größter Fehler. Das ist ja genau das, hätte ja gestern auch gut in die Sendung gepasst, ne? Ja, wollte ich ja gestern schon anrufen, aber da ist mein Freund nicht ins Bett gegangen. Ja. Ach so, weil der das nicht wissen darf, dass du anrufst und das erzählst, ja. Verstehe. Der redet da endlich ja nicht drüber. Und wenn der jetzt wüsste, dass ich das Thema wohl aufgreife, dann weiß ich nicht, wie er reagiert. Also, es gibt ja so einen schönen Spruch, aus Schaden wird man klug. Und manchmal ist das ja auch der Fall. Und dass das in deinem Fall so sein soll, wünsche ich dir von Herzen, dass du ähnliche Fehler nicht mehr begehst demnächst. Auf keinen Fall. Ja, ich hoffe es. Christina, alles Gute, auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Jessica. Halt, wo ist sie? Hier. 15 Jahre alt. Jessica, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jessica. Hallo. Dein Thema? Ja, und zwar, ich habe eine Dreierbeziehung. Du hast eine Dreierbeziehung? Ja, also 3 Jungs und ich. Und eine Viererbeziehung quasi sogar. Ja, eine Viererbeziehung. 15 genau. Jahre bist du erst alt. Du hast schon 3 Jungs? Ja. Was ist denn da nur los? Ja, das weiß ich auch nicht genau, weil die wollten halt alle 3 was von mir und dann konnte ich mich halt nicht so recht entscheiden. Wie lange läuft denn die Chose jetzt schon? Ein Monat. Ein Monat. Wissen die Jungs voneinander, dass sie jeweils nicht der Einzige sind? Ja, die wissen, dass ich was von zwei anderen noch will, aber die wissen nicht, dass ich auch mit den anderen beiden im Bett war. Ach so. Also du hast mit allen dreien schon Sex gehabt? Ja. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie das weitergehen soll. Ich auch nicht. Das kannst du ja gar nicht. Mensch, das kann man doch gar nicht lange geheim halten. Das spricht sich doch rum. Klatsch und Tratsch gibt's an jeder Ecke. Ja, klar, aber ich halte das halt geheim und der eine kommt aus Münster, der andere aus Warndorf und der ganz andere, den habe ich auf einer Party kennengelernt. Ach so, die wohnen nicht alle in einem kleinen Ort. Genau. Die wohnen verstreut irgendwo und da kannst du das so handeln alles. Ja, genau. Mhm. So ist das. Mhm. Ja, und so kriegt auch keiner was von dem anderen mit. Mhm. Wen hast du denn am liebsten? Ja, alle drei gleich. Die Frage hast du dir wahrscheinlich auch schon gestellt, wen habe ich am liebsten und du kannst dich nicht entscheiden, ne? Ja, genau. Mhm. Musst aber immer den einen belügen, wenn du mit dem anderen was machst und musst immer so hin und her jonglieren, ne? Ja, genau. Und das ist kein gutes Leben. Nee, nur ich sag dann halt immer, ja, ich muss was für die Schule tun oder ich muss mit meinen Eltern was unternehmen oder so. So, ganz wichtige Frage, wenn du mit allen dreien schon Sex hattest, verhütet ihr? Ja. Kein Thema, ganz definitiv ja, ja? Ja. Mhm. Also das, das finde ich auch erstmal ganz, ganz, ganz wichtig, Jessica. Ja. Vor allem, wo du noch so jung bist, dass da bloß nicht irgendwas passiert noch. Ja, also ich nehme die Pille und halt Kondom. Und Kondom, gut. Ja. Das ist schon mal sehr beruhigend. Die Jungs sind auch in deinem Alter? Ja, 15, 16 und 18. Und 18? Ja. Also ein alter Sack ist auch dabei, 18 Jahre schon. Ja. Ja. Aber da muss ich sagen, das ist immer noch halt der Beste im Bett. Das ist vielleicht auch der schon am meisten Erfahrung hat, ne? Ja, schätze ich mal. Also der 18-Jährige ist der Beste im Bett. Ja. Und der eine ist 15 und 16, sagst du, ne? Ja. Und dafür, sagen wir mal jetzt den Jüngsten, den 15-Jährigen, ist das so der Netteste so von den inneren Werten her? Oder wie kann man das sagen? Ne, der 16-Jährige. Der 16-Jährige. Was hat denn der 15-Jährige für Vorzüge? Ja, weiß nicht. Der sieht halt sehr gut aus. Der sieht süß aus. Ja. Mein Gott, wie die Frauen drauf sind. So eine wie Jessica zum Beispiel. Aber hallo. Ein heißer Zahn bist du. Drei Jungs auf einmal und mit 15 Jahren erst. Also, jetzt Spaß beiseite. Ich finde es nicht gut, Jessica. Ich finde es nicht gut. Weil, also ganz, ganz klar. Ich finde es nicht gut, weil du nicht ehrlich bist. Du betrügst ja die drei Jungs. Und wenn man das mit dir machen würde, wärst du, glaube ich, stinkig sauer. Ja, nur ich habe ja keine Beziehung mit denen. Ja. Ich habe ja mit allen dreien keine Beziehung. Gut, ich schlafe ja auch mit anderen. Ja, gut, dann musst du auch so offen sein und sagen, du musst es auch allen sagen. Ja, aber das traue ich mich halt nicht, weil ich nicht weiß, wie sie reagieren. Ja, was du sagst, ich habe keine Beziehung. So klar war mir das gerade nicht. Gaukelst du denen nicht vor, dass du mit jedem eine Beziehung hast? Nein, eigentlich nicht. Wie nennst du das denn, was du da hast mit den Jungs jeweils? Eine Affäre würde ich sagen. Mhm. Ja. Sagen die dir denn ganz offen, dass sie noch andere Mädels haben und mit denen auch schlafen? Nee, aber das kriege ich mit. Also, es ist ja alles in Ordnung, wenn man sagt, okay, wir machen das jetzt ganz lose, ich habe noch andere Freunde, aber man darf es nicht so geheim machen. Hm. Könntest du dir denn vorstellen, dass du dich in einen verliebst? Ja. In wen denn? In den 16-Jährigen. In den 16-Jährigen. Ja. Das ist ein guter Typ, so vom Charakter her. Ja. Ist auch einigermaßen gut im Bett. Ja. Ja. Und sieht auch ganz putzig aus. Ja. Ja. Dann schießt den 18-Jährigen ab. Ja. Und den 15-Jährigen auch. Lebt sich's viel, viel ruhiger, Jessica. Ja. Okay. Oder geh ganz mit offenen Karten. Spiel ganz mit offenen Karten. Mhm. Aber eine gute Beziehung ist immer viel mehr wert, als so, wenn man so viel Zeug um sich herum hat. Ja. Ich glaube auch, hast du denn für dich so auch ein schlechtes Gewissen bei der ganzen Sache? Nee, eigentlich nicht. Schlechter, weil sie machen's auch. Ach so. Deswegen. Ja. Aber die sagen das nicht. Gehen die eigentlich davon aus, dass du nur mit ihnen was hast? Jeweils? Weiß ich nicht. Mhm. Das weiß ich nicht. Also sie haben mich noch nicht irgendwie darauf angesprochen, ob ich was mit jemand anders hätte. Also am Anfang unseres Gesprächs habe ich geglaubt, dass du denen vorgaukelst, eine Beziehung jeweils zu haben. Nee. Das finde ich dann schon mal beruhigend, dass das nicht der Fall ist. Dann finde ich alles auch nicht so ganz schlimm, ehrlich gesagt. Mhm. Aber schöner wäre es einfach, wenn du dich verlieben würdest und einen Freund hättest. Ja. Hattest du schon mal ein bisschen länger eine Beziehung zu einem Jungen? Ja. Wie lange? Das war 7 Monate. 7 Monate ist in dem Alter schon ganz lange, finde ich, ja. Ja. Ja. Also, nochmal, da du keine Beziehung vorgaukelst, finde ich es nicht ganz so schlimm. Ne? Sage ich jetzt nochmal. Mhm. Aber schöner wäre es, wenn du dich für einen entscheiden könntest. Ja. Ne? Sieh mal zu. Der 16-Jährige, das klingt ja ganz passabel, was du mir da erzählt hast. Ja, doch. Ne? Ja. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 1.40 Uhr. Kurze Pause. Und 30 Sekunden. Jetzt Radio als Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Morgen haben wir ein festes Thema und morgen heißt unser Thema: Man hat Angst vor mir. Wer hat vor euch Angst und warum? Das ist das Thema morgen. Telefonnummer für heute und auch für morgen 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Martin ist jetzt bei mir und der ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Martin, um was geht's? Mein Thema ist, dass ich eine SM-Beziehung zu einer verheirateten Frau führe. Mhm. Wie lange schon? Das heißt, es ist SM- und Liebesbeziehung. Ach, es ist eine SM- und Liebesbeziehung. Ja, es ist also nicht rein auf SM bezogen. Es hat bei uns ja auch angefangen mit einer normalen Liebesbeziehung. Mhm. Und so nach hat sich dann bei uns SM mitentwickelt. Wie lange läuft das Ganze schon? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Und was heißt jetzt genau SM-Beziehung? Beschreib es uns. Was macht ihr miteinander? Also ich bin ihr Dom, ihr Meister sozusagen. Mhm. Und wir machen also alles Mögliche, vom Bondage über Spiele mit Wachs und was eben so alles dazugehört. Also so Spielchen, wo du sie im Griff hast, erniedrigst. Ja, absolut unter meinen Händen hast. Absolut unter deinen Händen hast, ihr in einem gewissen Maße auch Schmerzen zufügst. Ja, richtig. Das hat sich auch langsam entwickelt, wird scheinbar auch jetzt langsam immer mehr. Mhm. Wo ist denn bisher eure Grenze? Was war das Krasseste, was ihr gemacht habt in Sachen Schmerzen zufügen? In Schmerzen zufügen. Ich hatte sie mal, das klingt jetzt zwar hart, ich hatte sie mal an dem Andreaskreuz in dem Club, SM-Club, ausgepeitscht. Mhm. Und es blieben auch Spuren danach. Mhm. Also das heißt von der Peitsche rote Punkte auf ihrem Körper. Mhm. Und das hat der Ehemann nicht gesehen? Das hat er dann gesehen danach. Und? Es ist so, wir sind auch noch 600 Kilometer getrennt, das kommt auch noch dazu. Mhm. Das heißt, so oft könnt ihr euch ja gar nicht treffen? Nein, so oft geht immer wirklich nicht, weil es ist ja auch wirklich eine Strecke, diese 600 Kilometer. Mhm. Was hat denn der Ehemann gesagt, als er das gesehen hat? Musste das sein? Musste das sein? Hat er gesagt. Mhm. Das heißt, er hat eine Ahnung, oder wie? Er hat, sie hat ihm über das ganze Jahr hin immer wieder auch gesagt, dass es mich gibt. Ach so. Sie hat ihm auch offen gesagt, dass sie auch mit mir leben will, zum Beispiel. Das hat sie ihm immer wieder gesagt. Aber mir kam so vor, als würde er sie nicht ernst nehmen, weil, von den Reaktionen her ganz einfach. Tja, das ist eine sehr seltsame Reaktion. Musste denn das jetzt sein? Die Reaktion war ja dann noch extremer. Das war an Silvester, wo das passiert ist mit den Spuren. Mhm. Am Freitag drauf kam um 10 Uhr am Abend ein Anruf von meiner Freundin eben. Mhm. Sie war mit ihrem Mann einkaufen, shoppen. Mhm. Sie hat sich ein Latex-Outfit gekauft, er hat sich Leder-Outfit gekauft und sie kommen jetzt zu mir, zu zweit. Kamen sie zu dir? Sie sind beide zu mir gekommen. Da hast du ihn zum ersten Mal gesehen? Da habe ich ihn auch zum ersten Mal gesehen und auch an dem Abend zum ersten Mal mit ihm gesprochen. Und was habt ihr zu dritt gemacht? Zu dritt haben wir überhaupt nichts gemacht. Aha, ich dachte, es kämen irgendwie die Gruppensex-Orgien oder sowas. Nein, das überhaupt nicht. Das würde auch ich gar nicht akzeptieren. Sowas. Aber ich dachte, die haben jetzt Latex gekauft und wir kommen dich besuchen. Das klang ja schon. Es ging darum, dass sie zusammen dann mit mir in diesen Club gegangen sind, wo wir auch an Silvester drin waren. Ah, also zu dritt in den Club gegangen? Wir sind zu dritt in den Club gegangen. Und hatte er denn vorher auch so eine Affinität zu SM oder gar nicht? Ja, zwischen den beiden läuft SM nicht. Nicht? Das geht nicht. Mhm. Es hat verschiedene Gründe, aber es läuft einfach zwischen, es geht zwischen den beiden. Hat das nur zwischen den beiden was zu tun? Oder hat er generell keine Lust darauf? Doch, er scheint sich daran, also so wie es mir vorkommt, er interessiert sich schon. Mhm. Jetzt erzählen wir von dem Abend, also das ist ja schon eine verrückte Situation. Da also kommt für mich war der auch verrückt. Wir waren in dem Club, ich war also die ganze Zeit mit ihr zusammen. Hast du mit ihm auch geredet übrigens? Ja. Wir haben uns also wirklich auch blendend verstanden in dem Augenblick. Er war gar nicht eifersüchtig auf dich. Ja, er ist eifersüchtig, aber er hat scheinbar in dem Augenblick irgendwie verdrängt. Wie endete dieser Abend? Wir sind dann in dem Club, ist eigentlich nichts gelaufen zwischen ihr und mir. Mhm. Wir sind dann zu mir nach Hause gefahren. Mhm. Er dabei? Er war auch dabei, er hat ja auch hier mit übernachtet und alles. Mhm. Und es war dann so, dass ich dann mal für eine Weile auf dem Bett gelegen bin, ein bisschen ausruhen. Mhm. Sie waren beide in der Küche und dann kam von ihr, hat sie rübergerufen zu mir, willst du mit mir spielen? Also spielen SM-mäßig. Wie ist die Frau denn drauf, Mensch? Da ist ihr Ehemann mit dabei. Ja, egal, erzähl mal weiter. Auf jeden Fall war es dann so, ich natürlich bin dann mit ihr ins Schlafzimmer gegangen, die Tür war nicht ganz zu, er war in der Küche gesessen, hat geraucht. Mhm. Und wir hatten unseren SM praktisch hier im Schlafzimmer. Wo man alles hören konnte, weil die Tür nicht ganz zu war. Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich alles gehört hat, so laut waren wir dann extra nicht. Wir haben ja versucht, dann wirklich leise zu sein, um ein bisschen Rücksicht zu nehmen. Ne? Wie lange dauert das, eine Stunde? Ja, war so eine Stunde. Eine Stunde. Manchmal dauert es bei uns auch länger, also ich kann es nicht so genau sagen. Und diese Stunde hat er dann in der Küche gesessen, hat geraucht? Ja, ich weiß nicht, ob er wirklich auch nur in der Küche gesessen ist, ob er auch ins Wohnzimmer gegangen ist, ich weiß es nicht. Ist das bizarr. Und dann? Dann wart ihr fertig? Und dann seid ihr fertig, auch? Und dann war kein Kommentar von ihm. Man hat ihm auch gesagt, wenn er will, kann er auch zusehen. Mhm. Wollte ja, dass er das mal vielleicht versteht oder so, dass er sie versteht, weil sie hat diese devote Art, sie hat diese Ader und wurde immer als pervers abgestempelt. Aber er wollte nicht zusehen? Und er wollte nicht, er kann es auch nicht. Die haben dann übernachtet bei dir, die beiden? Ja, richtig. Und sind weggefahren am nächsten Morgen. Aber die Frau hat nicht bei dir im Bett geschlafen? Nein. Nein, das nicht? Das nicht, also das wollte man ihm auch nicht antun. War ja sehr rücksichtsvoll, nachdem was vorgelaufen war. war das jetzt das einzige Mal, dass du ihn gesehen hast? Nein. Wie viel Mal gab es da noch einen zusammen? Es gab noch mal eins, und zwar musste er ins Krankenhaus. Mhm. Im Januar war das. Mhm. Und er wusste, dass ich hochfahre zu ihr. Mhm. Für diese 5 Tage, wo er nicht da ist. Mhm. Am zweiten Tag ist er aus dem Krankenhaus raus und war plötzlich da gestanden in der Wohnung. Mhm. In dem Haus. Mhm. Und wir haben dann von Donnerstag bis Sonntag irgendwie versucht, zu dritt zu leben. Aber weder SM noch Sex oder sonst irgendwas lief in der Zeit. Und es kam zur Eskalation, zum Streit. Naja, du sagst, es kam wirklich zum Streit. Es lag ja nahe, dass es zum Streit kommt. Logisch. Sie hat mich ja auch gebeten, dass ich da bleiben soll. Dass ich nicht nach Hause fahren soll. Resultat dieser ganzen Geschichte und des Streites? Tja, es wäre fast dazu gekommen, dass sie mit mir Schluss macht. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Es ist nicht der Wie Fall. Wie ist der Stand der Dinge im Moment heute? Der Stand der Dinge im Moment heute ist, dass sie demnächst, also spätestens wahrscheinlich an Ostern, wieder zu mir fahren will. Mhm. Er will mich natürlich nicht mehr sehen. Mhm. Ich will ihn natürlich auch nicht mehr sehen. Mhm. Das ist klar. Ja, und... Und es soll erstmal so weiterlaufen? Auf jeden Fall erstmal so. Bist du eigentlich eifersüchtig auf diesen Mann? Nein. Mhm. Was ist denn nur mit dieser Frau los? Und was ist mit der Beziehung los? Die scheint ja völlig aus den Fugen geraten zu sein. Das weiß ich nicht, dass die aus den Fugen geraten ist. Mir kommt es so vor, als wäre es keine Ehe, sondern eher so eine Art Zweckgemeinschaft. Die wohnen zusammen. Haben die Kinder? Einen Sohn, 18. Mhm. Ja. Also der ist aus dem Gröbsten raus, daran kann es auch nicht liegen. Daran kann es nicht liegen. Mhm. Nee, sie ist im Moment beruflich gebunden. Mhm. Das heißt also, dein Wunsch wäre, dass sie sich trennt und dass ihr zusammenkommt. Auf jeden Fall. Du bist verliebt in die Frau. Und wie. Und wie. Und sie ist auch irgendwie in dich verliebt. Irgendwie, also irgendwie ja auch sehr. Sehr. Und ihr habt dann auch beide die gleiche sexuelle Leidenschaft. Das ist natürlich eine tolle Sache. Wir haben sie zusammen entwickelt, sozusagen. Ja, wir sind zusammen draufkommen. Genial ist das natürlich. Das ist für mich, also... Das ist Hast du denn nicht jetzt mittlerweile dann auch ein bisschen Zorn auf die Frau, dass die keine Konsequenzen zieht? Dass Nein. Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß, dass sie es auch manchmal wirklich schwer hat. Ja, das ist ja klar. Was heißt das? Und ich stehe mit diesen 1,5 Jahren, die ich sie kenne, gegen 20 Jahre Ehe an. Na gut, aber wenn die Ehe nicht mehr funktioniert und da alles tot ist, inwiefern hat sie es schwer? Das frage ich mich auch manchmal. Klar, es ist... Sein Argument ist natürlich immer, was haben wir in diesen 20 Jahren aufgebaut? Gut, gutes Argument, aber letztendlich zieht es nicht, wenn die Liebe jetzt erloschen ist. dann nutzen auch nicht 30 Jahre, die dahinter hinter einem stehen. Sie sagt, sie liebt ihn ja immer noch ein bisschen. Ja, ein bisschen liebt man immer jemanden, mit dem man so lange zusammen war. Das weiß ich auch. Ne, vielleicht ist es einfach auch ihre, wie alt ist sie jetzt? Sie ist 10 Jahre älter als ich. Ja, vielleicht ist es einfach auch so ihre Angst, so einen Neuanfang zu starten und ein ganz neues Leben zu... Ich denke auch, dass Angst mit dabei ist, ja klar. Also, ist denn von ihr das auch wirklich auch denn schon einmal so ausgedrückt worden, dass sie sagt, eigentlich ist diese Ehe tot? Ja. Ja. Und zwar war das im August. Da war sie erstmal 2 Wochen bei mir. Dann ist sie kurz für 2 Tage nach Hause gefahren und war dann wieder 1 Woche bei mir. Mhm. Und in der Zeit waren wir auch in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, bei meiner Familie. Mhm. Und da kam von ihr, dass sie sagt, eigentlich will ich da nicht mehr zurück. Mhm. Ja, also Martin, du scheinst ja nicht so sehr zu leiden unter der Situation. Es gibt manchmal wirklich Tage, an denen ich überhaupt nicht mehr weiter weiß, was ich tun soll. Mhm. Ja? Mhm. Also doch. Also gerade hörte sich das so an, dass du, ich dachte nur, der Martin nimmt das so hin und... Ich nehme es nicht ganz, wenn ich bin mir ihr zuliebe, wirklich halte ich mich da auch zurück. Mhm. Wobei ich wirklich in diesem Fall sagen muss, dass ich schon finde, dass du da etwas mehr Druck ausüben könntest. Also es gibt eigentlich ja keine richtige Begründung, warum sie noch da ist. Und das Glück liegt ja quasi vor euch beiden, was ihr da habt. Warum ist sie nicht entschieden und fängt wirklich da ein neues Leben an? Das kann man ja eine Weile verstehen, dass man sich nicht so schnell lösen kann. Aber nach all dem, was passiert ist und was du mir erzählt hast, muss doch irgendwann mal ein Schlussstrich gezogen werden, eine Konsequenz daraus gezogen werden. Ja, ich, wie gesagt, sie ist im Moment beruflich noch relativ fest eingebunden. Mhm. Und Ich habe halt von ihr, dass sie sagt, sie will auch mit mir leben. Mhm. Das habe ich und das ist sozusagen meine Hoffnung. Also, immer guter Hintergedanke, so steht da, Tropfen höhlt den Stein. Richtig. Bleib am Ball. Das tue ich auch. Erhöhe auch vielleicht so ein bisschen den Druck, dass sie deine Erwartungshaltung spürt. Mhm. Und dann hoffen wir gemeinsam, dass da bald dann auch was passiert. Vielleicht in diesem Jahr zumindest. Ich hoffe ganz fest und es ist mein größter Wunsch, wirklich. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass es klappt, euch beiden. Vielen Dank. Alles Gute. Domian, ich möchte noch kurz was sagen, weil ich, sie hat zu mir gesagt, sie hat sich extra ihren Wecker gestellt. Ich denke, sie sitzt nämlich jetzt vorm Fernsehen und sieht zu. Das ist ja nett. Extra einen Wecker gestellt, weil sie so früh aufstehen muss. Sie ist, glaube ich, früh ins Bett gegangen. Eben, ja. Ich habe gesagt, ich komme wahrscheinlich in der Sendung und sie ist ein Fan von dir. Aha. Und sie sitzt wahrscheinlich vorm Fernsehen und ich möchte einfach nur kurz ein paar Worte sagen. Bitte? Vom Fernsehen. Hallo mein Schatz, du wirst mich jetzt wahrscheinlich über das Fernsehen sehen, hören, besser gesagt. Und ich will dir noch einfach sagen, ich stehe zu dir, ich warte ganz einfach im Moment ab. Ich liebe dich. Oh. Das war's, was ich sagen wollte. Martin, also wir wollen jetzt nicht den Namen der Frau verraten. Nein, das Frau, tue ich auch nicht. Die Frau weiß jetzt... Sie weiß ganz genau, dass sie es ist. Dass sie es ist. Ich glaube, dass du, die du weißt, dass du angesprochen bist, glaube ich, einen guten Typ hier hast. Und ich glaube, wenn ihr beide euch so gefunden habt und dann auch diese Sexualität gemeinsam leben könnt, ist das schon eine tolle Sache und verändere dein Leben und führe ein gutes und ehrliches Leben. Das sage ich zu dir, die du dir den Wecker gestellt hast. Lieber Martin und liebe fremde Frau, alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. Anja, 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Anja. Um was geht's, Anja? Ja, ich bin seit über 15 Jahren verheiratet, habe vor 17 Monaten knapp einen Mann im Internet kennengelernt, dieses neue Medium sozusagen. Ja, und ich schätze, ich bin diesen Menschen verfallen. Obwohl du ihn noch gar nicht gesehen hast? Doch, habe ich schon, aber nur an die 5 Mal nur in den 17 Monaten. 17 Monate mit dem Mann und 15 Jahre hast du verheiratet, ne? Ja. Mhm. Warum bist du diesem Mann verfallen? Weil er eigentlich alles mit mir machen kann. Also er wohnt auch 600 Kilometer entfernt, nicht jetzt um irgendwelche Vergleiche zum vorigen Fall zu haben. Aber du bist es nicht. Nein. Nein, aber es sind auch 600 Kilometer und... Und du bist auch devot veranlagt. Bitte? Und du bist auch devot veranlagt, so SM-mäßig? Nein. Nein. Nein, aber also es ist eine ganz normale Beziehung, auch in dieser Hinsicht. Es ist aber so, dass er 600 Kilometer von mir entfernt wohnt. Mhm. Wir haben uns circa nur 5 Mal gesehen. Er ist aber... Also ich habe das Gefühl, er kann mit mir machen, was er will. Also er spielt mit mir, er... Zuckerbrot und Peitsche. Mhm. Ich wollte wegen ihm auch schon meine Familie verlassen, habe es aber nicht übers Herz gebracht. Ich habe 3 kleine Kinder. Weißt du, Anja, das ist ja eine seltsame Aussage. Wenn man sagt, da ist jemand, ich habe den Eindruck, der kann mit mir machen, was er will. Mhm. Das ist ja zwiegespalten, ne? Ja. Das ist ja nicht nur eine positive Aussage. Genau. Genau. Also ich habe das Gefühl, ich bin ihm vollkommen verfallen. Das ist, ich habe schon so oft versucht, mich von ihm sozusagen zu lösen. Mhm. Zu sagen, so, stopp Mädchen, jetzt ist Schluss, jetzt wird mal wieder vernünftig, komm mal wieder auf die Beine. Was hat er denn so, was dich... Ich meine, man kann das immer sehr schwer sagen, ist mir schon klar. Aber dennoch, so grob eine Richtung kannst du mir sicher andeuten. Was hatte er, was dich so fasziniert? Ist es sein Äußeres? Ist es sein Äußeres weiß Gott nicht. Ist es nicht? Nein, es ist eigentlich so sein Inneres. Er gibt mir im Prinzip das, was ich die 15 Jahre in meiner Ehe vermisst habe. Was hast du denn vermisst? Geborgenheit. Nicht, dass ich nicht zu Hause geborgen bin, aber... Das Gefühl, geliebt zu werden, das Gefühl, gebraucht zu werden. Also nach 15 Jahren geht in einer Ehe unheimlich viel verloren mit der Zeit. Die Gefühle wandeln sich. Stichwort Zärtlichkeit? Auch, ja. Auch. Also in der Ehe passiert auch nicht viel. Also es passiert in der Ehe keine Geborgenheit für dich, keine Zärtlichkeit findet nicht statt. Also es ist alltäglich geworden. Alltäglich. Dann schreiben wir es mal lieber so. Und du fühlst dich in der Ehe auch von deinem Mann nicht geliebt mehr? Jetzt wieder, er zeigt es mir jetzt wieder. Mhm. Aber vor knapp einem Jahr wollte ich halt meine Familie verlassen wegen diesem anderen Mann, weil mein Mann auch sehr introvertiert ist, sehr in sich gekehrt. Der weiß aber nichts von dem. Damals wusste er von ihm, ja, aber momentan nichts. Wie damals wusste er von ihm? Du hast dann vorgetäuscht, du hättest es beendet, oder wie? Ich wollte meine Familie verlassen wegen ihm, habe dann aber einen Rückzieher gemacht, bin zu Hause geblieben, weil es hier ein großes Theater gab. Achso, du hast es sogar ihm gesagt, dass du ihn verlassen möchtest wegen diesem Mann. Achso, ich dachte, das wäre nur so eine Fiktion für dich damals gewesen. Ich will vielleicht, aber ich tue es dann doch noch nicht. Nee, ich wollte es, also vor knapp einem Jahr. Ah, ja. Und innerhalb dieses letzten Jahres ist also sehr viel passiert, ein ewiges Auf und Ab. Dieser Mann hat, wenn ich nicht so wollte wie er, sich schnurstracks eine andere Frau genommen. Ich habe es meistens immer akzeptiert, so dumm wie ich war. Also welcher Mann? Dein Ehemann oder der andere? Nein, der andere. Der andere. Also mein Ehemann ist auch ganz außen vor. Ist auch ein ganz lieber eigentlich. Aber du hast dann deinem Ehemann gesagt, dass die Sache beendet ist. Ja. Und er weiß im Moment auch nicht, dass du noch Kontakt mit diesem Mann hast. Nein. Und wie lange läuft jetzt dieser ganz geheime Kontakt? Dieses Jahr, nein, seit Mai letzten Jahres, da war ich 3 Wochen in der Nervenklinik, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Solche Folgen hatte das? Ja. Solche Folgen hatte das? Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Dein Lover, sage ich jetzt mal so? Ja, das ist schon Monate her. Aber ihr kontaktiert euch oft durch durchs Telefon und durchs Internet halt. Das ist dann aber auch so, dass ich von mir aus dann teilweise Schlussstriche gezogen habe, jetzt gesagt habe, ich möchte keinerlei Kontakt mehr. Dann haben 4 Wochen, waren Funkstille, 5 Wochen, 6 Wochen vielleicht höchstens. Und dann wurde von der anderen Seite wieder Kontakt gesucht. Ist er auch in einer Beziehung oder ist er alleine? Jetzt ist er wieder in einer Beziehung. Also wie gesagt, er hat zwischendurch immer mal wieder andere Frauen gehabt. Ist er in deinem Alter? Nein, er ist jünger, 5 Jahre. 5 Jahre jünger. So, und im Moment ist wieder so eine Situation bei dir, dass du nicht weißt, wo es hingeht. Und du Angst hast, dass du noch mehr verfällst. Oder genau. Wieder, ja. Genau, weil ich kann mich, weiß Gott, nicht dagegen wehren. Das macht mich... Anja, wie ist denn im Moment, wie hat sich denn die Ehe verändert? Hat die sich, das klang mir gerade so, die hat sich positiv verändert? Ja, mein Mann gibt sich seitdem sehr viel Mühe. Wir haben an unserer Ehe gearbeitet in der Zeit, wo ich teilweise keinen Kontakt mit ihm hatte, nach der Klinik vor allem. Es ist so, wenn ich den Kontakt zu dem anderen Mann nicht habe, dann geht es mir sehr viel besser. Ist der Kontakt wiederhergestellt, bin ich in der ersten Woche himmelhoch jauchzen. Also er hat sich wirklich bemüht danach. Er verhält sich dir gegenüber viel besser als vorher, dein Ehemann. Genau. Du hast kleine Kinder, sagst du. Ja. Das heißt Verantwortung. Ja. Das ist ja immer noch was anderes, als wenn man alleine ist und sagt, okay, ich entscheide mich jetzt halt für so ein ganz anderes Leben. Wie ist es bei euch mit dem Bereich Erotik und Sexualität? Ist das für dich auch noch befriedigend mit dem Ehemann oder nicht mehr so? Besser als früher. Es sind aber Gedanken dabei, die früher nicht dabei waren, also abschweifen teilweise. Naja, ein bisschen kann man Gedanken ja schon abschweifen, also das ist nicht so ganz schlimm. Du warst sogar in psychiatrischer Behandlung deshalb. Bin immer noch. Bist es immer noch? Therapiemäßig. Weil ich genau das wollte ich jetzt vorschlagen. Das ist ja so ernst klingt, dass du das gar nicht alleine schaffst. Und du willst ja von diesem Lover wegkommen. Aber es geht nicht. Wir haben momentan wieder diese Phase, wo Funkstille war. Jetzt haben wir wieder Kontakt. Er hat mir wieder gesagt, wie sehr er mich liebt, wie sehr er mich braucht, hat aber in der gleichen Zeit wieder eine Freundin. Also es ist wie eine Sucht, eigentlich wie ein Suchtverhalten deinerseits, genau. Ne? Dass, genau. Dass du immer wieder rückfällig wirst, ne? Ja. Wenn du Angst hast, wirklich voll rückfällig zu werden. Und die psychologische Betreuung, die Therapie, die du machst, bietet dir da nicht genügend Rückhalt? Weniger, mhm. Weil die Therapie weicht dann auch aus auf mein alltägliches Leben. Redest du denn ganz offen bei dem Therapeuten über dieses Problem auch? Ja. Ja. Mhm. Und er gibt ja nicht so ein bisschen Verhaltenshilfe oder? Schon, aber es ist so nach dem Motto, ich muss ihn vergessen, ich muss da jetzt hart bleiben, kein Kontakt, nichts. Aber es ist einfacher gesagt als getan. Es ist halt wirklich wie eine Sucht und das macht mich wirklich fertig. Kann ich gut verstehen, vor allem wenn man wirklich weg will von einem solchen Verhältnis. Anja, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Leg mal bitte auf, mein Psychologe ruft dich gleich nochmal an, der Johannes. Mhm. Und hast vielleicht doch noch die eine oder andere gute Idee. Alles Gute, alles Liebe. Gut, danke. Tschüss. Schön. Tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen heißt unser Thema, man hat Angst vor mir. Wer hat für euch Angst? Warum hat man vor euch Angst? Gute Nacht, tschüss.